Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt es 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Und Mitraten ist natürlich erlaubt. Viel Spaß. So, und wir müssen heute auch nicht ganz so leise sein, wie vielleicht hier in dem eingangs aufgenommenen Intro. Denn wir haben einen Gast, und zwar den Flo vom Entbehrliches Podcast. Hallo. Flo, worum geht's denn in eurem Podcast? Ja, im Entbehrliches Podcast geht's um entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Und wir treffen uns und jeder stellt dem anderen einen Artikel aus der Wikipedia vor. Und dann gibt's immer große Heiterkeit, weil häufig Menschen sterben oder irgendwas Kurioses passiert ist. Große Heiterkeit, weil Menschen sterben, ist ein schönes Stichwort. Wo kann man euch hören? Uns kann man hören unter podcast.entbehrlich.es oder in jedem guten Podcatcher. Aha. Entbehrliches Suchen. Das ist sogar ziemlich eindeutig. Das ist also ja fantastisch. Philipp, du hast die ultimative Brücke gerade ein bisschen versemmelt, weil ultimative Heiterkeit, weil Menschen sterben, hätte perfekt dazu übergeleitet, dass der Jürgen dieses Mal krank ist. Hier wird es gedacht, es kommt so eine thematische Überleitung zu unserem Podcast, aber auch nein, sehr schön. Ja, danke, vielen Dank, ich bin die ganze Woche hier. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, nachdem es mich so die letzten paar Male ein bisschen, ja, oder eigentlich alle ein bisschen der Hustinettenbär heimgesucht hat, ist er jetzt endgültig beim Jürgen eingezogen. Das heißt, wir hören ihn jetzt in dieser und den ja, nächsten paar kurzen Folgen nicht, aber ihn natürlich wieder in den vollen Folgen. Ja, aber was soll ich sagen? Fangen wir doch einfach direkt an mit den 10 Hinweisen. Und Flo, du hast uns ein paar vorbereitet, habe ich gehört. Genau. Na dann würde ich sagen, Feuer frei. Ich bin 1941 in Kenia gestorben. 41 Kenia. Okay. Rommel. Was leider nicht. War denn in Kenia? Das ist auch wieder so eine ganz, ganz schlimme Sache eigentlich, ne? Was weiß man als Europäer über den kompletten Kontinent Afrika? Und ist das nicht unheimlich beschämend? Also, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich so wenig über Afrika weiß. Wirklich? Ich habe zum Beispiel, wusstest du, dass eine der größten Filmproduktionsstätten der Welt in Nigeria ist? Ui. Ich glaube, dass Nigeria nach Hollywood und Bollywood, glaube ich, die Nummer 3 ist. Das wusste ich, weil so ein bisschen so Trash-Filme aus Afrika auch irgendwann so die Runde gemacht haben. Oder was heißt, nein, Trash-Film ist gar nicht das richtige Wort, sondern einfach so wirklich No-Budget-Produktionen, wo halt Leute mit ihren Handys Sachen produzieren, wo du aber trotzdem sagst, klar sind die Special Effects und die Schauspielerei alles ein bisschen beholfen, weil das halt einfach Leute so aus Liebe machen ohne ein Riesenbudget. Oder professionelle Schauspieler. Ja, aber ich glaube, dass tatsächlich auch mit Film, tatsächlich produzierte Filme sehr viel aus Nigeria kommen. Aber egal. Bitte Hinweis Nummer 2. Ja, apropos gut produzierte Filme. Auf der ewigen Bücherbestenliste ist mein Buch unter den Top 10. Noch vor Harry Potter und Herr der Ringe. Also was ist das für eine Liste? Ist das eine qualitative oder eine quantitative Liste? Ich denke quantitativ. Okay, also wirklich hardcore verkaufte Zahlen. Und ist also, das Fiktion ich kann euch, oder ist es Sachbücher? Ich glaube Bücher allgemein. Ich kann euch sagen, auf Platz 48 ist Mein Kampf. Ist es nicht sogar so, dass ganz, ganz viele verkaufte Exemplare, nee, nicht verkauft, sondern gedruckte Exemplare von der IKEA-Katalog eines der größten Druckwerke der Welt sind immer noch? Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil ich meine, so Otto-Katalog und sowas, das ist ja alles dahin und IKEA ist halt auch noch international dazu. Aber es zählt vielleicht nicht als Buch. Also ich würde annehmen, okay, dass das da nicht Teil von ist. Ist euch bewusst, dass die IKEAs beim guten alten Content-Marketing-Approach quasi mitgemischt haben neulich und einen Podcast rausgebracht haben, wo eine soothing Männerstimme einfach den Katalog vorliest? Ich glaube, wir wiederholen uns. Ich befürchte, das haben wir irgendwann schon mal gesagt, aber ich finde es super. Eine gute Idee. Ich helfe euch mal weiter auf die Sprünge. Gerne. Während meiner Zeit in Indien schoss ich mir bei einem Trinkgelage in den Fuß. Mehr Zeit verbrachte ich aber in Afrika, wo ich mir während des Zweiten Burenkrieges einen Namen machte. Also Buren oder Burgen? Buren. Okay, okay. Burenkriege. Aber wer war denn da irgendwie? Ha, ich meine, gut, Deutschland hat da ja irgendwie in Sachen Kolonialgeschichte doch die ein oder andere Sache. Siehe die Folge mit unserem, ja, nicht allzu netten Kolonialherrn, der da irgendwie unterwegs war und ziemlich Mist gebaut hat. Ha. Vielleicht könnt ihr aus dem nächsten Hinweis ableiten, wo er denn herkommt. Im Jahre 1909 wurde ich zum Ritter geschlagen und erhielt die Anrede Sir. Zum Lord of Sealand wurde ich allerdings nie erhoben, dafür zum Lord of Jilwell. Lord of? Jilwell. Wo ist denn das? Also wenn es so ein überragender Hinweis gewesen wäre, hätte es der Flo ja wahrscheinlich nicht gesagt. So, ich glaube, der möchte uns absichtlich in die Irre führen. Aber ja, das ist nämlich irgendwie gerade für mich die Frage, wenn man sagt, ja, zum Ritter geschlagen, klingt natürlich jetzt erstmal nach, ja, da muss ja Deutschland sein, außer jetzt so ein Knight of wäre eine Übersetzung. Aber jetzt steht für mich natürlich die Frage, wo ist denn Jilwell? Oder vielleicht heißt es Gilwell und liegt irgendwo in, keine Ahnung, mitten in Deutschland. Meinen Ideen? Nee, also ich hätte einige Ideen, aber die sind alle nicht 1941 gestorben. Meine Ideen folgen über 60 Millionen Anhänger in fast allen Nationen der Welt, darunter auch der erste Mann auf dem Mond und Stefan Raab. What? Was? Stefan, warum gerade auch explizit Stefan Raab? Was zum Henke? Ich glaube, es ist keine Religion. Nee, glaube ich auch nicht. Genau. Das klingt für mich eher so ein bisschen, so Del Carnegie-mäßig, aber der war ja kaum in Afrika viel unterwegs und auch nicht zu der Zeit. Das passt überhaupt nicht in die Zeit. Vielleicht habe ich mit Hinweis Nummer 6 was für euch. Mein wohl berühmtestes Zitat ist: Doch der wahre Weg, Glück zu erlangen, besteht darin, andere Menschen glücklich zu machen. Versucht die Welt ein bisschen besser zurückzulassen, als ihr sie vorgefunden habt. Das ist doch eine Ding hier, eine Pfadfinder-Ansage. Oder es wird ihm nur zugeschrieben, sozusagen, dass man so. Jetzt überlege ich gerade, wer könnte denn das sein? Ist es Duschek? Nee. Der wahre Weg, Glück zu erlangen. Was ja auch lustig ist, weil Erlangen ist ja hier auch nicht weit weg, ne? Weil Erlangen ist eine Stadt in der Nähe von Nürnberg. Huhu. Das also vielleicht irgendwie eine Art Buddhismus oder dergleichen? Leider nicht. Unser Erkennungszeichen ist neben unserem einheitlichen Hemd, welches durch den ein oder anderen Aufnäher verziert wird, das Halstuch. Die Lilie ist das zentrale Symbol meiner Bewegung. Ja, das ist Pfadfinder, aber möglicherweise hast du da recht. Aber wer könnte das sein, der 1941 in Kenia gestorben ist? Boah. Aber kennt man den? Den kann man kennen. Ich kannte den tatsächlich vorher vom Namen her auch. Johannes Pfadfinder. Ich habe keine Ahnung. War das Powell? Ja, richtig. Robert Baden-Powell. Baden hätte ich nicht mehr gewusst, aber Powell war noch im Hinterkopf. Nee, hab ich tatsächlich auch noch niemals gehört, aber möchtet ihr ein, zwei Wörter über Pfadfinder noch sagen? Weil ich habe neulich mich erst mit welchen unterhalten und ich fand das ziemlich beeindruckend. Ich muss auch gestehen, für mich ist Pfadfinder, ich finde es eigentlich, also so die Tugenden und alles, klingt alles für mich eigentlich recht gut. Und als Jugendlicher hätte ich da auch mal hingehen können oder so. Habe ich nie gemacht. Und dadurch, dass jetzt auch niemand direkt in meinem direkten Familienkreis da massiv aktiv ist oder ganz stark mitwirkt, war das für mich immer so ein bisschen, ja, war ich da immer so ein bisschen Außenstehender, was so einen Eindruck davon hat. Also es ist tatsächlich auch so, dass das eine globale Bewegung ist. So, ich habe das immer so, ich meine, man ist natürlich viel geprägt vom US-Kino, dass das eher so was US-getriebenes ist oder zumindest westliche Welt. Aber ich habe wirklich bei einer Hochzeit dieses Jahr mich sehr lange mit einer Pfadfinderfamilie unterhalten Und also die haben tatsächlich einen globalen Gedanken, dass dann einmal in China und einmal in Brasilien hier weltweite Treffen. Und das ist wirklich, genau. Also das ist wirklich eine sehr, sehr positive Art der Massenzusammenführung aus meiner Sicht. Ja, die großen Pfadfindertreffen sind Jamborees und mein bester Kumpel hat da viel mitorganisiert. Ja. Und deswegen bekomme ich da vielleicht das ein oder andere mehr mit, als ich mitbekommen würde. Und er hat mir tatsächlich auch den Anstoß gegeben und super vielen guten Input. Ich kann ja mal noch ein paar weitere Fakten vorlesen. Gerne. Wie weit sind wir eigentlich, also bei wie vielen Hinweis sind wir? Bei Frage 7 hast du es erraten. Bei 7, okay. Oder bei Hinweis 7. Da, achtens. 1907 fand das erste Zeltlager mit Jugendlichen statt. Heute treffen sich regelmäßig bis zu 40.000 Kinder und Jugendliche zum gemeinsamen Lagern. Es ist ja auch was, wo ich das Gefühl habe, in nahezu jeder, ja, so ab einer mittleren Stadtgröße in Deutschland gibt es irgendwo ein paar Pfadfinder. Ja, vor allem gibt es auch mehrere in größeren Städten. Also in Nürnberg gibt es auch schon mehrere Standorte, wo sich dann Sippen zusammenschließen. Ja, die sind dann verfeindet und irgendwie fangen sie Bandenkriege gegeneinander an. Nee, gar nicht. Ja, aber die machen so. Würde mein Kumpel fies widersprechen. Nee, aber das ist so total positive Kriege, weil die machen einfach megamäßig sauber, aber immer nur bei den anderen. So, die tun Menschen sich gegenseitig immer noch massiver was Gutes. Sagen, jetzt haben die uns einen Kuchen gebacken, verdammt doch mal. Wir gehen bei ihnen zur Bude hin und machen Lagerfeuer mit Grillen für die. Und dann irgendwie, das steigert sich so hoch. Neuntens, den Mädchen in meiner Bewegung wird fälschlicherweise nachgesagt, sie würden nur Kekse verkaufen. Stattdessen haben sie den gleichen Spaß wie die Jungs. Und zehntens, ich bin Robert Baden-Powell, Gründer der Pfadfinderbewegung. Ich habe, also, dieses Klischee, dass nur die Mädchen die Kekse verkaufen, hast du das jemals gehört? Also das ist mir tatsächlich das ist aber ein US-Ding. Also so, dass du ja, in den USA... Nur, also ich hatte ja gedacht, dass die Pfadfinder es verkaufen, aber dass nur Mädchen es machen. Ich wusste nicht, dass es, ehrlich gesagt, ich hätte auch echt gedacht, das würden nur die Mädchen machen. Okay. Ja, in USA ist das wohl so ein bisschen anders. Also das Buch, was in den Top 10 drin ist, ist auf Platz 8 und das heißt Scouting for Boys. Okay. Und es gibt dann Guiding for Girls oder so. Das sind schon, in den USA sind das schon zwei getrennte Organisationen, die, glaube ich, sehr viel zusammen machen. Aber so prinzipiell ist das deutlich getrennter. Und bei uns hier in Deutschland ist das anders, da dürfen alle den gleichen Spaß haben. Tatsächlich war ich mit meinem Kumpel in London unterwegs und wir sind erst Pfadfinder mit seinen beiden Kindern, beide Pfadfinder. Mhm. Und wir sind unterwegs und plötzlich stehen wir vor dem Robert Baden-Powell-Statue, Gedenkgebäude, was auch immer. Und wir sind zufällig vorbeigekommen, sie haben das einfach gerochen. Krass. Ja. Aber ich meine, London ist ja auch nicht so ganz klein. So, also das ist schon ein bisschen krasser Zufall. Aber ich, wieder typischer Fall von, ich habe den Namen auch noch niemals gehört. Also der Herr Weißmann, der hat ein Hirn, das ist unfassbar. Aber immer nur für die falschen Sachen. Ach, das stimmt doch überhaupt nicht. Ja, aber tatsächlich, also ich weiß doch so, dass so die letzten, ich sag mal 5 Jahre, die Pfadfinder für mich auch in sozialen Medien relativ oft vorkamen, weil es halt Diskussionen eben sowohl um den Namen gab, so ne, Boy Scouts, und dann auch bezüglich der LGBTQI-Bewegung ein Wer darf wo wie mitmachen, da natürlich auch ganz viel aufgemacht wurde und darüber diskutiert wurde. Aber wenn bei den Amis das getrennt ist, ist es ja nochmal schwieriger, als wenn du eh schon gemischt bist, weißt du? Genau. Das ist aber tatsächlich auch eine Debatte, die es in den USA gab, aber in Deutschland oder so gar nicht. Also die Deutschen sind da total weltoffen. Und ja. Gut, ich sag mal, mein Social-Media-Konsum und die Sachen, die sich halt sehr hoch drehen, sind dann halt oft sehr US-zentrisch getrieben. Klar, wenn es auf Reddit guckst. Und kontrovers. So, die Dinge, die nicht kontrovers sind, die gehen selten hoch. Ja, sehr cool, Florian. Danke, gerne. Schön. Mir fällt gerade auf, herzlichen dass ich Philipp. Ich habe jetzt einfach nur angenommen, dass du Florian heißt. Vielleicht heißt du ja Flo. Ich bin der andere Flo aus dem Bellix Podcast. Das ist nämlich ganz witzig, weil wir haben in der Firma, haben wir einen, in Texas bei uns, hockt jemand, der heißt JR. Also wirklich der texanischste Name, den man sich vorstellen kann. Und der Gag ist aber, dass der Norweger ist und Jan Rune heißt. Ja. Oh, gut. Das, ich feiere das immer so ultra ab, ja. Der JR in Texas. Ja. Mm. Sehr cool, vielen herzlichen Dank. Ja. Dann sehen wir uns gleich für die nächste Folge. Schön. Ja, und wenn ihr auch Lust habt, uns mal was vorzubereiten oder ihr sagt, Mensch, die Person würde ich hier mal gerne hören, dann schreibt uns eine Mail. Kontakt findet ihr auf das-a.ch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.